sieht sie oft von gegenüber in seine Fenster sehen. In ihren Augen lautlose Worte, so stand er auf und ging. Und ihr Gesicht, es nahm ihm die Sprache, so stand er auf und ging. Aber immer wieder, immer zu ihr hin. Aber immer wieder, immer zu ihr hin. Und so hält sie ihn in Ketten, in der Hand ihr Märchenbuch. Und in ihren Röntgenaugen spiegelt sich der liebe Fluch. Doch er geht immer wieder, immer zu ihr hin. Doch er geht immer wieder, immer wieder zu ihr hin. So bleibt sie wieder Siegel in der Hand, das Stundenglas. In ihren weit entfernten Augen spiegelt sich der liebe Maß. Doch er geht immer wieder, immer zu ihr hin. Doch er geht immer wieder, immer wieder.